Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich jetzt Andrew Dennison, Politikwissenschaftler aus den USA. Schönen guten Tag. Herr Heckmann, schönen guten Tag. Herr Dennison, 800.000 Bedienstete der US-Bundesbehörden sind vom Shutdown direkt betroffen, aber natürlich auch Millionen amerikanische Bürger, die keine Hilfe von den Behörden erhalten, wenn sie sie brauchen. Wie beliebt bzw. wie unbeliebt ist ein Shutdown in den USA? Sehr unbeliebt und von Tag zu Tag unbeliebter. Ist ein bisschen wie diese Gewichte des Schneesturms in den Alpen. Man sieht, es ist nicht nur eine Haushaltssperre, sondern auch eine Wirtschaftssperre und eine Gesellschaftssperre. Die Amerikaner merken, wie existenziell wichtig ihre Regierung ist. Eine funktionierende, repräsentative Bundesregierung brauchen Amerika. Und daher wird diese Shutdown sowieso von einer Mehrheit, der großen Mehrheit, abgelehnt, von Tag zu Tag unbeliebter und mehr Konsequenzen verbunden. Die Frage ist ja, wem gelingt es am besten, der anderen Seite die Schuld für die Lage in die Schuhe zu schieben? Wer wird das sein? Die Republikaner oder die Demokraten? Das ist in der Tat die Frage. Man könnte sagen, wer bekommt den schwarzen Peter oder wer wird als Neinsager dargestellt. Aber wenn Sie auf Amerika schauen und sehen, welcher politische Druck entsteht durch Ausfall der Regierungsgeschäfte und unter welcher Kritik die Rechtfertigung von Trumps steht, dann könnte man denken, dass der Trump sich wirklich in eine Ecke rein manövriert hat. Ich meine, im gewissen Sinn, natürlich hält Donald Trump diese Beschäftigten und alle, die davon ihr Leben gestalten, dass die Regierung funktioniert, er hält die Geisel. Aber wir wissen auch, dass Trump im gewissen Sinn Geisel ist. Wenn die 53.000 Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle der Flughafen aufhören zu arbeiten, ja, dann wird Trump ein Problem haben. Die Demokraten, die sind ja nicht prinzipiell gegen Grenzschutz, natürlich nicht, aber gegen die Mauer. Wie berechtigt ist denn deren Widerstand? Sollten die sich nicht auch ein bisschen bewegen? Ja, also natürlich ist es richtig, dass in der Politik es Bewegungen auch von beiden Seiten gibt. Aber wie ich das sehe, haben die Demokraten Gesetze verabschiedet zur Finanzierung. Ein Teil des Mauers bis zu, also Strukturen, bis zu 1,3 Milliarden, nicht die 5,7, die Trump haben will. Sie haben Gesetze verabschiedet, die die Republikaner vorher zugestimmt haben. Das darf man nicht vergessen. Im so wichtigen Senat am 18. Dezember war Zustimmung für ein Haushaltsgesetz, wo die Probleme des Mauers vertagt worden sind. Und Trump hat gesagt, ich stimme dazu. Dann bekam er Kritik aus den konservativen Medien und hat einen Rückzieher gemacht. Und jetzt haben die Senatoren natürlich große Schwierigkeiten, die notwendigen 60 Stimmen zu organisieren, um diesen Haushalt durchzukommen. Und vor allem, wenn Trump nicht bereit ist, das zu unterstützen, dann mit einem Veto begegnet, dann brauchen die 63 Stimmen im Senat. Also es ist ein weiter Weg, aber es ist auch so, dass diese Senatoren, letztes Wort dazu, für Trump sehr wichtig sind. Nicht nur in Frage, ob die Bevölkerung jetzt wütend wird, sondern wenn es so aussieht, als ob er beklagt wird von Robert Mueller, die Senatoren entscheiden dann über seine Zukunft, hat ein Verbrechen gegangen, wird er entamtet oder nicht. Also da steht er auch in der Bredouille, der gute Trump. Mhm. Spielen Sie an auf die Ankündigung von Donald Trump, möglicherweise den nationalen Notstand auszurufen? Hat er ja angekündigt, ja, hat er jetzt wieder gesagt, nein, erstmal nicht. Ja. Wie ist das zu erklären, dieses Hin und Her? Ich denke, hier sehen wir wieder typisch Trump. In der Ecke gedrängt, eskaliert er, provoziert er und er kam dann mit diesem kühnen Vorstoß, so dachte er, er wird einen Notstand aufrufen. Aber so im Schachmetapher zu arbeiten, er nimmt einen Bauer dafür und für ein Turm. Denn wenn er diesen Notstand ausruft, bis Gelder wirklich fließen, um eine Mauer zu bezahlen, das könnte auch schon nach dem nächsten Wahlkampf in Amerika sein, denn das wird sofort in den Gerichten bestritten. Sie können denken, wie kontrovers das ist, wenn der Kongress nichts zu sagen hat. Und auch die Militärs, bis sie das Gelder umgegeben haben in der Bau von einer Mauer. Und deshalb denke ich, manche Republikaner im Senat, die sagen, Trump versucht das mal. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir einen Gesetz nicht verabschieden können, ja, dann haben wir es gelöst. Er sagt Notstand, kriegt aber kein Geld letztendlich. Aber die Senatoren können sagen, jetzt können wir die Regierungsgeschäfte wieder aufmachen. Also mit Notstandsgesetz ein Bauer für einen Turm, deshalb zieht er vielleicht auch es davon zurück jetzt. Wie könnte ein Ausweg aussehen? Wie wird er aussehen aus Ihrer Sicht? Prognosen sind schwer. Es sind aus wie diese Schneestürme in den Alpen. Gibt noch ein paar Lawinen. Ich meine, 1919 ist keine Eskalation, weil die Opposition organisiert sich. Hauch hat jetzt eine wichtige Machtposition im Repräsentantenhaus. Trump steht unter mehr Druck. Wenn er unter Druck steht, Tat der Verzweiflung. Wie diese Eskalation überhaupt nicht nötig. Und dadurch zieht er aber die Schlinge immer enger. Auch weil er manchmal wirklich inkompetent ist. Und wenn er die Senatoren verliert, dann muss er einen Rückzieher machen. Und das ist dann Ende von seiner Macht, denke ich, bei seiner Basis. Dann geht er von 40% Unterstützung auf 35%. Das heißt, Sie gehen davon aus, die Mauer wird es nicht geben? Das zentrale Wahlversprechen Trumps. Sein Mauer wird es nicht geben. Also die meisten Leute sagen, er sagt, ich habe alles getan. Ich bin sogar auf dem Schwert gefahren und ich kriegte den Mauer nicht. Also bitte unterstütze mich 2020. Und wird ihm das möglicherweise sogar nützen, weil er die Demokraten eben als verantwortungslose Blockierer brandmarken kann? Da kommen wir wieder auf diese Frage zurück, wer bekommt jetzt den Schuld, den schwarzen Peter? Und das letzte Mal, dass es so lang war, hat der Kongress den Schuld bekommen und Clinton gewann bei Krankenversicherung oder irgend sowas. Dieses Mal, wenn wir aber die Konsequenzen sehen und die Rechtfertigung, die Trump gibt, warum er das überhaupt macht, dann denke ich, die Machtfaktoren, die Interessen und Institutionen in Amerika stehen dafür, dass er sich zurückziehen muss, wie auch immer er das tut. Geordnet oder mit Schüssen in allen Richtungen, das wissen wir noch nicht. Also man darf weiter gespannt bleiben. Shutdown in den USA, wir haben darüber gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Andrew Dennison. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dennison. Mein Vergnügen, Herr Erkmann, schönen Tag noch. Schönen Tag Ihnen auch.